flüchtig geglaubt, dass der Wachposten für mich bestimmt sei. Guten Abend, Josef K. Wer bin ich? Am nächsten Sonntag wird eine kleine Untersuchung in Ihrer Angelegenheit stattfinden. Man macht Sie darauf aufmerksam, dass jede Untersuchung nur regelmäßig, warum vielleicht nicht jede Woche, einander folgen werden. Es ist selbstverständlich, dass Sie bestimmt erscheinen müssen, darauf nicht massiv gefiebt aufmerksam machen. Man setzt voraus, dass Sie gegen eine kleine Untersuchung, die am nächsten Sonntag in der Aurora-Straße 60 stattfindet, nicht einzuwenden haben. Sie hetzen mich.